sandte ihn gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht sein Gebunden? Bist du nicht sein Gebunden? Bist du nicht sein Gebunden? Hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunde des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Seid ich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus aber mal, und alsobald krähte der Hahn. Petrus an die Worte Jesu und ging hin.